Der Heilige Geist ist keine ferne Kraft und kein abstrakter Begriff. Er ist real, kraftvoll und in dem Leben derer gegenwärtig, die glauben. Viele leben ihr Leben, ohne zu merken, dass in ihnen eine unerschöpfliche Kraftquelle steckt, ein heiliger Funke, der jeden Bereich des Lebens verändern kann. Hast du diese Kraft schon einmal gespürt? Hast du schon einmal die lebendige Gegenwart Gottes in dir erlebt? Die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Kraft des Geistes nicht nur für einige wenige Auserwählte gedacht ist. Sie ist ein Versprechen an alle, die glauben. Du kannst dich schwach fühlen, mit Schwierigkeiten kämpfen oder an dir selbst zweifeln. Aber wenn der Heilige Geist in dir lebt, wirkt eine übernatürliche Kraft in deinem Leben. Es gibt Momente, in denen wir das Gefühl haben, nicht mehr weitermachen zu können. Die Last der Welt scheint zu schwer, der Druck des Alltags erdrückt uns und die Angst versucht, uns zu lähmen. Aber hör gut zu. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du die Kraft, aufzustehen, weiterzugehen und zu überwinden. Nicht durch deine eigene Stärke, nicht durch deine Intelligenz, nicht durch dein Können, sondern durch den Geist Gottes, der in dir lebt. Viele fragen, wie kann ich wissen, ob ich den Heiligen Geist habe? Jesus sagte in Johannes 7,38-39: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Strom ist der Heilige Geist. Wenn in dir ein Verlangen nach Gott lebt, eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart, eine Leidenschaft für die Wahrheit, dann ist das der Geist, der in dir wirkt. Doch da ist noch mehr. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, beginnt sich unser Leben zu verändern. Die Sünde erfüllt uns nicht mehr. Alte Gewohnheiten verlieren ihren Reiz und in uns wächst ein tiefer Wunsch nach Heiligkeit. Hast du diesen Wunsch schon einmal gespürt? Hast du bemerkt, dass sich dein Denken verändert, dass dein Wille nicht mehr derselbe ist? Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Und noch etwas. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, empfangen wir eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Liebe, die uns dazu bringt, denen zu vergeben, die uns verletzt haben. Die uns bewegt, denen zu helfen, die uns nichts zurückgeben können. Die uns dazu bringt, uns mehr um andere zu kümmern als um uns selbst. In Römer 5,5 steht: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Diese Liebe kommt nicht aus uns selbst. Sie ist ein göttliches Geschenk, ein Spiegelbild von Gottes eigenem Wesen in unserem Leben. Wenn du diese Zeichen in dir spürst, den Hunger nach Gott, das Verlangen nach Heiligkeit, diese übernatürliche Liebe, dann wisse, der Heilige Geist lebt in dir. Aber es gibt etwas, das wir verstehen müssen. Diese Kraft wurde uns nicht gegeben, damit wir nur rumsitzen und geistliche Gefühle genießen. Sie wurde uns gegeben, damit wir Zeugen sind. Der Heilige Geist befähigt uns zu predigen, zu handeln, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Hast du schon einmal mit jemandem geteilt, was Gott in deinem Leben getan hat? Hast du schon einmal von der Liebe Christi erzählt? Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann ruft er dich dazu auf, ein Licht in der Dunkelheit zu sein, eine Stimme in der Wüste, eine Antwort für eine verlorene Welt. Vielleicht denkst du jetzt: Aber ich bin schwach, ich mache Fehler, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lass mich dich an etwas erinnern. Petrus war vor Pfingsten ein ängstlicher, unsicherer Mann voller Schwächen. Doch als der Heilige Geist auf ihn kam, stand er auf und predigte mit Kühnheit. Und an diesem Tag wurden 3000 Menschen gerettet. Die Kraft des Geistes verwandelt Feiglinge in Mutige, Schwache in Starke, Sünder in Heilige. Und genau dieser Geist steht dir jetzt zur Verfügung. Bist du bereit, diese Kraft zu empfangen? Bist du bereit, dich ihm ganz hinzugeben? Denn wenn du es bist, dann mach dich bereit. Gott will dich auf außergewöhnliche Weise gebrauchen. Es ist wichtig, tiefer zu verstehen, wie sich diese Kraft in deinem Leben zeigen kann und alles um dich herum verwandeln kann. Der Heilige Geist verwandelt nicht nur, er erneuert, stärkt und führt. Er ist der Tröster, der uns wie eine göttliche Umarmung umhüllt, der die leeren Stellen der Seele füllt und einen Frieden bringt, den die Welt niemals geben kann. Es gibt Momente, in denen das Herz unruhig ist, überfordert, belastet von Sorgen und Ängsten. Doch wenn der Heilige Geist wirkt, ist es, als würde eine unsichtbare Last von den Schultern genommen und das Gewicht des Lebens wird leicht. Jesus sagte in Matthäus 11, 28, Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Das ist nicht nur ein fernes Versprechen, es ist eine gegenwärtige Wirklichkeit. Wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir uns seiner Gegenwart hingeben, kommt ein tiefer Frieden ins Herz. Es ist eine Erleichterung, die Seele erfüllt, eine stille Gewissheit, dass alles in Gottes Hand liegt, und diese Gewissheit führt uns auf eine neue Ebene, das Vertrauen. Wenn wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt, verlieren Unsicherheit, Angst und Zweifel ihre Macht. Das Herz lernt zu vertrauen, auch wenn die Augen keinen Ausweg sehen. Viele leben in ständiger Sorge und versuchen, alles aus eigener Kraft zu regeln. Aber wer vom Geist geleitet wird, lernt in Gottes Treue zu ruhen. Hast du schon einmal bemerkt, wie sich alles verändert, wenn Gottes Gegenwart da ist? Wie die Tage leichter werden? Wie Schwierigkeiten ihre Kraft verlieren? Das geschieht, weil der Heilige Geist uns so umgibt, dass selbst die kleinen Freuden des Lebens zu göttlichen Geschenken werden. Der sanfte Wind auf der Haut, das Lachen eines Freundes, das Sonnenlicht nach dem Sturm, all das wird zu einem Zeichen von Gottes Fürsorge. Und da ist noch etwas viel Tieferes, die Freude, die vom Geist kommt. Es ist keine vorübergehende Freude, sie hängt nicht von den Umständen ab und wird durch Probleme nicht erschüttert. Es ist eine innere Zufriedenheit, ein Jubel, der selbst einer inmitten von Kämpfen wächst. Es ist diese unerklärliche Freude, von der Paulus in Philipper 4, 4 spricht. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Wie kann man sich mitten in Schwierigkeiten freuen? Es gibt nur eine Antwort, durch den Heiligen Geist. Diese Freude ist nicht an die Dinge dieser Welt gebunden. Sie kommt nicht von Geld, Erfolg oder menschlichen Leistungen. Sie kommt aus der Gewissheit, dass wir zu Gott gehören, dass wir mit ewiger Liebe geliebt werden. Hast du diese Liebe schon erlebt? Hast du diesen Frieden schon gespürt, den man nicht erklären kann, der aber das ganze Wesen erfüllt? Das ist die Umarmung des himmlischen Vaters, die uns einhüllt und uns daran erinnert, dass wir niemals allein sind. Und da gibt es etwas Wunderbares. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann fließt diese Liebe über. Wir beginnen, andere mit Mitgefühl zu sehen, verspüren den Wunsch zu helfen, zu dienen, für andere da zu sein. Wir vergeben leichter, verstehen die Fehler der anderen besser und wir sehnen uns nach Frieden über alles. Ein hartes Herz wird weich und empfindsam, fähig, den Schmerz des anderen zu sehen und Hoffnung weiterzugeben. Und diese Veränderung zeigt sich in unserem Verhalten. Wenn der Heilige Geist wirkt, verändern sich unsere Worte. Wir sprechen sanfter, ermutigen statt zu kritisieren, bauen auf statt niederzureißen. Und das hat eine Wirkung auf unser Umfeld. Die Menschen bemerken, dass etwas anders ist. Sie fühlen sich angezogen, getröstet, willkommen. Nicht wegen dem, was wir sind, sondern wegen dem, was Gott in uns tut. Deshalb unterschätze niemals, was Gott durch dein Leben tun kann. Vielleicht denkst du, dass du nicht viel zu geben hast, dass du nichts Besonderes bist, dass du keine besonderen Gaben oder Talente besitzt. Aber erinnere dich daran, Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Er nimmt die, die niemand erwartet, und macht sie zu Werkzeugen seiner Kraft. So war es bei Mose, bei David, bei Petrus, bei Paulus. Und so ist es auch bei dir. Vielleicht fühlst du dich noch nicht bereit, aber wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann hat er bereits ein mächtiges Werk begonnen. Widersteh nicht, zögere nicht, zweifle nicht. Gib dich einfach hin und du wirst sehen, wie Gott dich auf Weisen gebrauchen kann, die du dir nie hättest vorstellen können. Er ruft dich zu etwas Größerem, zu einem Leben voller Sinn, zu einer Reise, bei der jeder Tag eine neue Gelegenheit ist, Licht in dieser Welt zu sein. Und jetzt frage ich dich, bist du bereit, Ja zu dieser Verwandlung zu sagen? Bist du bereit, dem Heiligen Geist ohne Vorbehalt in deinem Leben Raum zu geben? Denn wenn du das tust, wenn du dich ganz hingibst, geschieht etwas Übernatürliches. Der Himmel berührt die Erde. Das Unmögliche wird möglich. Das Gewöhnliche wird außergewöhnlich. Und du erkennst, dass es mit Gott keine Grenzen gibt für das, was geschehen kann. Es gibt noch mehr über diese verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes, das du wissen solltest. Etwas Außergewöhnliches geschieht, wenn wir uns dem Heiligen Geist ganz hingeben. Es geht nicht nur darum, seine Gegenwart zu spüren, sondern von ihr verändert zu werden. Die Welt lehrt uns, auf unsere eigene Kraft zu bauen, nur dem zu vertrauen, was wir sehen und anfassen können. Aber das Leben im Geist führt uns auf eine neue Ebene des Daseins, auf der wir nicht nach dem Leben, was wir fühlen, sondern im Glauben gehen. Das Wort Gottes sagt in 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das bedeutet, dass wir nicht jeden einzelnen Schritt verstehen müssen, den Gott geht, um ihm zu vertrauen. Der Heilige Geist führt uns auch dann, wenn wir den Weg vor uns nicht klar sehen. Hast du schon einmal dieses innere Wissen gespürt? Diese unerklärliche Überzeugung, dass du weitergehen sollst, auch wenn du nicht weißt, wie alles ausgehen wird? Das ist die Führung des Geistes. Und wenn wir lernen, seine Stimme zu hören, entdecken wir, dass er auf viele Arten spricht, nicht nur mit Worten. Manchmal flüstert er in unser Herz mit einem Frieden, den man nicht erklären kann. Manchmal spricht er durch die Schrift und gibt uns genau die Antwort, die wir brauchen. Er gebraucht auch Menschen in unserer Nähe, unerwartete Situationen und sogar Momente der Stille, um uns zu leiten. Doch eins müssen wir verstehen: Der Heilige Geist führt uns niemals weg vom Willen Gottes. Er führt uns immer auf den richtigen Weg, auch wenn dieser Weg im Moment schwer erscheint. Viele wollen die Kraft des Geistes spüren, aber sie wollen den Prozess nicht durchlaufen. Sie wollen den Sieg, aber ohne den Kampf. Sie wollen wachsen, aber ohne geformt zu werden. Aber hör zu, der Heilige Geist verfeinert uns, er verändert uns, er lehrt uns zu vertrauen, wenn alles in uns aufgeben will. Und genau in diesem Prozess erleben wir eines der größten Wunder. Die Verwandlung unseres Characters. Der Apostel Paulus schrieb in Galater 5,22-23: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sieh genau hin. Es geht nicht nur um geistliche Gaben, sondern um sichtbare Merkmale eines Lebens im Geist. Die Liebe beginnt auf natürliche Weise zu fließen. Es ist keine Liebe, die davon abhängt, was wir von anderen bekommen. Es ist die Liebe Gottes in uns, die uns fähig macht, zu vergeben, zu verstehen und uns ehrlich um andere zu kümmern. Und mit dieser Liebe kommt der Friede. Ein Friede, der bleibt, auch wenn ringsum alles zusammenzubrechen scheint. Ein Friede, der uns in den schwersten Momenten trägt, der uns standhaft macht, wenn der Sturm tobt. Und da ist noch mehr. Die Geduld wächst in unserem Herzen. Die Güte wird ein Teil unseres Alltags. Die Treue hilft uns, festzuhalten an dem, wozu Gott uns berufen hat. Die Sanftmut lehrt uns, mit Gnade zu antworten, selbst wenn wir provoziert werden. Die Selbstbeherrschung gibt uns die Kraft, Versuchungen zu widerstehen, dem Bösen Nein zu sagen und der Heiligkeit Ja. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, eine Reise des Wachstums. Aber mit jedem Schritt, den wir machen, mit jeder Entscheidung, dem Heiligen Geist zu folgen, werden wir mehr wie Christus. Und genau das ist das wahre Ziel unseres Glaubens, verwandelt zu werden in das Bild dessen, der uns gerettet hat. Und wenn diese Verwandlung geschieht, können wir nicht mehr stillstehen. Etwas in uns schreit nach mehr. Mehr von Gott, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinem Plan. Und dann beginnen wir zu erkennen, dass wir nicht nur dazu berufen wurden, zu empfangen, sondern auch zu geben. Der Heilige Geist erfüllt uns, damit wir andere damit erfüllen können. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Menschen genau das brauchen, was Gott in dich hineingelegt hat? Wie viele Leben durch dein Zeugnis, durch deine Liebe, durch dein Engagement für Christus berührt werden können? Der Heilige Geist will dich gebrauchen. Er will durch deine Stimme sprechen, durch deine Hände handeln, durch dein Herz lieben. Er will dein Leben in einen Kanal des Segens für die Welt um dich herum verwandeln. Und wenn wir Ja zu diesem Ruf sagen, geschieht etwas Kraftvolles. Unser Leben bekommt einen neuen Sinn. Wir leben nicht mehr nur für uns selbst, sondern für einen größeren Zweck. Jeder Tag wird zu einer neuen Gelegenheit, Licht zu sein, Hoffnung zu bringen, der Welt Gottes Liebe zu zeigen. Spürst du diesen Ruf? Spürst du diese Unruhe in dir, dieses Verlangen, etwas Größeres zu leben, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein? Das ist der Heilige Geist, der dich einlädt, weiterzugehen, aus der Komfortzone herauszutreten, ihm ganz zu vertrauen. Und wenn du dich diesem Ruf hingibst, wenn du dich heute entscheidest, dieses Leben in der Fülle des Geistes zu leben, dann wisse, Gott hat etwas Außergewöhnliches für dich vorbereitet. Es wartet ein Weg voller Wunder, ein Weg der Verwandlung, ein Weg voller Sinn auf dich. Und genau über diesen Weg wollen wir weitersprechen, denn Gott will dich noch tiefer in seine Gegenwart führen. Wenn der Heilige Geist uns leitet, wird unser Leben nie wieder dasselbe sein. Er ruft uns hinaus in tiefere Gewässer, lädt uns ein zu vertrauen, auch wenn in uns alles zögert. Es liegt eine große Kraft darin, sich Gott ganz hinzugeben. Diesem Moment erkennen wir, dass wir das Gewicht der Welt nicht allein tragen müssen. Der Herr trägt uns, er stärkt uns, er gibt uns Gnade, weiterzugehen, selbst wenn die Umstände uns zum Aufgeben bringen wollen. Die Bibel erinnert uns in Jesaja 40,31: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das bedeutet, dass diejenigen, die Gott vertrauen, eine Kraft finden, die nicht von dieser Welt ist. Eine Kraft, die uns aufrichtet, wenn wir schwach sind. Die uns antreibt, wenn wir uns unfähig fühlen. Der Heilige Geist ist diese unerschöpfliche Quelle des Lebens in uns. Und weißt du, was noch wunderbarer ist? Er gibt uns Mut. Viele Menschen leben gefangen in Angst. Angst vor der Zukunft. Angst zu versagen. Angst, nicht genug zu sein. Aber wenn der Heilige Geist uns erfüllt, vertreibt er jede Angst. In 2. Timotheus 1,7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Genau so ein Leben sind wir berufen zu leben. Ein Leben voller Kraft, ein Leben voller Kühnheit, ein Leben, das die Größe unseres Gottes widerspiegelt. Und dieser Mut ist nicht nur dafür da, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, sondern auch, um die Berufung zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Viele fragen sich, was ist der Sinn meines Lebens? Was will Gott von mir? Und die Antwort liegt im Heiligen Geist selbst. Er führt uns in den Mittelpunkt von Gottes Willen. Er zeigt uns, wozu wir berufen sind. Wenn wir vom Geist erfüllt sind, beginnen wir, über das Natürliche hinauszusehen. Wir erkennen, dass wir nicht zufällig hier sind, sondern dass wir für etwas Größeres geschaffen wurden. Hast du schon einmal tief in dir den Wunsch gespürt, etwas Bedeutungsvolles zu tun? Von Gott auf besondere Weise gebraucht zu werden. Dieses Verlangen kommt nicht von dir selbst. Es ist der Heilige Geist, der dich ruft. Er ruft dich dazu, ein Leben mit Einfluss zu führen, ein Leben, das andere verändert, ein Leben, das Gott Ehre bringt. Und es spielt keine Rolle, wer du bist, wo du geboren wurdest oder was deine Geschichte ist. Gott kann dich gebrauchen. Er hat einen Hirten gebraucht, um einen Riesen zu besiegen, einen Fischer, um vor Tausenden zu predigen, einen Verfolger der Gemeinde, um einen Großteil des Neuen Testaments zu schreiben. Er wählt nicht die Fähigen aus, er befähigt die Auserwählten. Und wenn wir uns diesem Ruf hingeben, geschieht etwas Übernatürliches. Wir leben nicht mehr nur für uns selbst, sondern für einen ewigen Zweck. Jeder Morgen wird zu einer neuen Gelegenheit, Licht zu sein, Leben zu berühren, die Liebe Christi zu zeigen. Und weißt du, was passiert, wenn wir so leben? Etwas in uns verändert sich. Diese Unruhe, dieses Gefühl der Leere, Diese ständige Suche nach mehr beginnt zu verschwinden, weil wir unsere wahre Identität in Gott finden. Jesus sagte in Johannes 10,10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dieses überfließende Leben wird nicht durch Reichtum, Ruhm oder irdische Erfolge gemessen. Es ist ein Leben, das erfüllt ist von Gottes Gegenwart. Ein Leben, in dem jeder Tag einen Sinn hat, in dem jeder Atemzug ein Ausdruck von Dankbarkeit ist. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, erleben wir diese Fülle. Wir erkennen, dass wir dem, was die Welt bietet, nicht hinterherlaufen müssen, weil wir in ihm bereits alles haben, was wir brauchen. Und dieses Überfließen des Geistes führt uns zu etwas noch Größerem, zur Veränderung unseres Umfelds. Wenn ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt ist, verändert sich die Atmosphäre, wo immer er hingeht. Menschen beginnen, Frieden zu spüren. Sie fühlen sich von Gottes Gegenwart angezogen. Sie merken, dass etwas anders ist. Es geht nicht darum, wer wir sind, sondern darum, wer in uns lebt. Der Heilige Geist macht uns zu lebendigen Zeugen der Kraft Gottes. Jetzt halte einen Moment inne und denk nach. Wie viele Menschen um dich herum brauchen genau diese Verwandlung? Wie viele sind verloren, verwirrt, ohne Hoffnung? Du wurdest berufen, eine Antwort für sie zu sein. Du trägst etwas in dir, das die Welt nicht geben kann. Und wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns zu gebrauchen, werden Leben berührt, Schicksale verändert, Ketten zerbrochen. Und ich frage dich, bist du bereit, so zu leben? Dich Gott ganz hinzugeben und ihm zu erlauben, durch dich zu wirken auf eine Weise, wie du es niemals allein schaffen könntest? Denn wenn du es bist, dann mach dich bereit. Der Himmel ist bereit, sich in deinem Leben zu bewegen, auf eine Weise, wie du es noch nie erlebt hast. Und im nächsten Moment wollen wir noch tiefer eintauchen in das, was es bedeutet, vom Heiligen Geist geführt zu werden und wie diese Reise alles um dich herum verändern kann. Wenn der Heilige Geist das Steuer eines Lebens übernimmt, geschieht etwas Mächtiges. Ein Herz, das vorher schwer war, voller Zweifel und Ängste, findet jetzt Ruhe. Eine Seele, die ziellos umherirrte und in vergänglichen Dingen nach Sinn suchte, steht nun fest auf ewiger Wahrheit. Der Geist Gottes führt uns nicht nur, er erfüllt uns, er verwandelt uns, er befähigt uns zu einem Leben, das wir uns nie hätten vorstellen können. Jesus versprach in Johannes 14,16-17: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Verstehst du, was das bedeutet? Gott ist nicht fern. Er ist kein abstraktes Konzept, keine philosophische Idee. Er ist real, gegenwärtig, lebendig und er wohnt in dir. Und wenn er in dir wohnt, beginnt er mächtig zu wirken. Dein Denken wird erneuert, deine Sicht auf die Welt verändert sich, deine Wünsche richten sich nach dem aus, was Gott will. Was dich früher gefesselt hat, hat keine Macht mehr über dich. Das, was dich einst beherrscht hat, Angst, Schuld, Unsicherheit, wird durch das Licht des Heiligen Geistes vertrieben. Und da ist noch etwas Wunderbares. Der Heilige Geist lehrt uns zu vertrauen. Zu vertrauen, wenn wir nicht alle Antworten haben. Zu vertrauen, wenn wir keine Lösung sehen. Zu vertrauen, wenn alles um uns herum zusammenzubrechen scheint. Er lehrt uns, in Gottes Verheißungen zu ruhen. Zu verstehen, dass er auch dann wirkt, wenn wir es nicht sehen. Römer 8,28 gibt uns diese Gewissheit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Kannst du die Kraft dieses Versprechens erkennen? Das bedeutet, dass nichts umsonst ist. Keine Träne, kein Schmerz, kein Warten ist verschwendet. Gott formt dich, bereitet dich vor, führt dich zu etwas, das weit größer ist, als du dir vorstellen kannst. Und wenn wir in diesem Vertrauen leben, erleben wir etwas, das die Welt uns nicht geben kann. Wahre Freiheit. Denn die Freiheit, die der Heilige Geist uns schenkt, ist nicht nur äußerlich, sie ist innerlich. Es bedeutet nicht, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben werden, aber es bedeutet, dass diese Schwierigkeiten keine Macht mehr über uns haben. Wer im Geist frei ist, ist kein Sklave der Angst, kein Gefangener der Meinung anderer, kein Spielball der Umstände. Er geht seinen Weg mit festen Schritten, im Wissen, dass sein Leben in Gottes Hand liegt. Und diese Freiheit führt uns zu etwas noch Größerem, zur Kühnheit. Die Jünger waren vor Pfingsten ganz gewöhnliche Männer, voller Zweifel und Schwächen. Aber als der Heilige Geist auf sie kam, wurden sie mutig, kraftvoll, unerschütterlich. In Apostelgeschichte 4,31 heißt es: Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Heilige Geist gibt uns den Mut, die Wahrheit zu sagen, Zeugnis zu geben, im Glauben zu handeln. Er befähigt uns, Herausforderungen ohne Zögern anzunehmen, an das Unmögliche zu glauben und Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Denn wo der Geist Gottes ist, da geschieht Veränderung. Und diese Veränderung ist nicht nur für uns bestimmt. Gott ruft uns nicht nur, um zu empfangen, sondern auch, um weiterzugeben. Um Licht zu sein, wo Finsternis ist, um Hoffnung zu bringen, wo Verzweiflung herrscht. Das Leben im Geist ist kein Leben des Stillstands. Es ist ein Leben voller Bewegung, voller Einfluss, voller Wunder, die in uns und durch uns geschehen. Denk jetzt einmal darüber nach. Wie viele Menschen um dich herum müssen diese Verwandlung erleben? Wie viele leben noch gefangen, ohne Hoffnung, ohne Richtung? Gott will dich gebrauchen. Er möchte, dass du ein Werkzeug in seinen Händen wirst, dass du diese Botschaft des Lebens zu denen bringst, die sie brauchen. Und wenn du diesen Ruf in dir spürst, dann sei dir sicher, es ist der Heilige Geist selbst, der dich zu etwas Größerem aufweckt. Ignoriere diese Stimme nicht. Verschiebe es nicht auf später. Heute ist der Tag, an dem du Ja sagen kannst zu allem, was Gott für dich vorbereitet hat. Heute ist der Tag, dich ganz hinzugeben, dem Heiligen Geist jede einzelne Ecke deines Lebens zu überlassen, damit er etwas Außergewöhnliches daraus machen kann. Denn wenn du das tust, wenn du dich ohne Vorbehalt hingibst, geschieht etwas Übernatürliches. Der Himmel bewegt sich, das Unmögliche wird möglich. Und du erkennst, dass du nie allein warst. Gott war die ganze Zeit an deiner Seite, wartend auf den Moment, in dem du sagst: Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage. Bist du bereit, alles zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat? Denn wenn du es bist, dann mach dich bereit, denn das Beste kommt erst noch. Gottes Ruf für dein Leben ist kein ferner Nachhall, keine vage Verheißung, die nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Gottes Ruf ist real, persönlich und steht jetzt direkt vor dir. Der Heilige Geist hat jeden deiner Schritte bis zu diesem Moment geführt. Und jetzt fragt er dich: Bist du bereit? Bereit, aus der Bequemlichkeit herauszutreten, bereit, ohne Vorbehalte zu vertrauen, bereit, ein Leben voller Einfluss und Sinn zu leben? Denn wer im Geist wandelt, bleibt niemals derselbe. Diese Menschen werden geformt, befähigt, verwandelt. Sie erleben die Kraft, die Petrus, einen Mann, der Jesus aus Angst verleugnet hatte, dazu brachte, sich vor eine Menschenmenge zu stellen und zu verkünden: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38. Derselbe Geist, der Petrus Kühnheit gab, steht jetzt auch dir zur Verfügung. Und er will dich erfüllen, dich stärken, dich in tiefere Gewässer führen. Denn eins muss klar sein: Ein Leben, das vom Geist erfüllt ist, geht nicht nur um geistliche Gaben oder emotionale Höhepunkte. Ein Leben voller Geist bedeutet Intimität mit Gott, Gehorsam, Hingabe. Es bedeutet, jeden Morgen aufzuwachen mit dem Wissen, dass dein Leben einen ewigen Sinn hat. Und wenn diese Wahrheit dein Herz erfüllt, verändert sich alles. Du beginnst, jede Herausforderung als eine Gelegenheit zu sehen, Gottes Handeln zu erleben. Du beginnst zu erkennen, dass selbst schwierige Zeiten Teil des Plans sind, weil Gott alles gebraucht, um seine Absichten zu erfüllen. Du wirst nicht mehr von der Angst vor der Zukunft beherrscht, sondern lernst, in der Gewissheit zu ruhen, dass Gott den Weg bereits vorbereitet hat. Und dieses Ruhen bringt etwas Kraftvolles mit sich. Frieden. Nicht einen vorübergehenden Frieden, der von äußeren Umständen abhängt, sondern einen Frieden, der allen Verstand übersteigt, Philipper 4, 7. Einen Frieden, der dich standhaft hält, wenn der Sturm tobt, der dich trägt, wenn die Stürme des Lebens dich zu Fall bringen wollen. Dieser Friede kommt nicht von der Welt, nicht von materiellen Dingen, nicht von Erfolg oder Anerkennung. Dieser Friede kommt aus dem Wissen, dass du zu Gott gehörst und dass dich nichts von seiner Liebe trennen kann. Und wenn dieser Friede dein Herz erfüllt, wächst in dir ein unaufhaltsames Verlangen. Das Verlangen, diese Wahrheit weiterzugeben. Das Verlangen, Hoffnung zu bringen, wo sie fehlt, die gute Nachricht zu verkünden. Ein lebendiges Zeugnis für Gottes verwandelnde Kraft zu sein. Denn wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann nicht schweigen. Das Licht in ihm ist zu stark, um verborgen zu bleiben. Matthäus 5, 14, 16 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott möchte, dass du leuchtest. Er möchte, dass du ein Leuchtturm in der Dunkelheit bist, dass du Hoffnung bringst, wo Verzweiflung herrscht, dass du ein Kanal seiner Liebe und Gnade für alle wirst, denen du begegnest. Und vielleicht denkst du jetzt, ich? Wie kann Gott mich gebrauchen? Lass mich dir eines sagen. Gott braucht keine perfekten Menschen. Er sucht nicht die Fähigsten, sondern die, die Ja sagen. Diejenigen, die bereit sind zu vertrauen, sich hinzugeben und ihm erlauben, durch sie zu wirken. Also, hier ist die Frage, die du jetzt beantworten musst. Bist du bereit, dieses Leben voller Geist zu leben? Bist du bereit, alles hinter dir zu lassen, was dich zurückhält, und ganz einzutauchen in den Plan, den Gott für dich hat? Denn wenn du es bist, dann gibt es keinen Moment mehr zu verlieren. Der Heilige Geist ist in Bewegung. Gott ruft. Der Himmel wartet auf deine Antwort. Und wenn dein Herz nach mehr von ihm ruft, wenn du alles erleben willst, was er für dich bereithält, dann ist jetzt der Moment gekommen. Steh auf. Glaube. Vertraue. Denn Gott möchte etwas Großes in dir und durch dich tun. Und was er vorbereitet hat, ist größer, als du dir je vorstellen konntest. Der Heilige Geist ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl und kein fernes theologisches Konzept. Er ist real und hinterlässt deutliche Spuren im Leben derer, die von ihm erfüllt sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich praktisch, dass der Heilige Geist in mir lebt? Das Wort Gottes zeigt uns klare Anzeichen. Eines davon ist eine bedingungslose Liebe, die in uns wächst. Diese Liebe ist mehr als ein Gefühl. Sie bewegt uns dazu zu vergeben, wenn wir verletzt wurden. Sie motiviert uns zu helfen, ohne etwas dafür zu erwarten. In Johannes 13, 35 sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn der Geist uns erfüllt, wird diese Liebe sichtbar in unserem Verhalten. Ein weiteres starkes Zeichen ist ein tiefes Verlangen, in Heiligkeit zu leben. Was uns früher nicht gestört hat, beginnt uns jetzt zu belasten. Die Sünde erfüllt uns nicht mehr. Im Gegenteil, wir sehnen uns nach Reinheit, nach Gemeinschaft mit Gott, nach einem Leben im Einklang mit seinem Willen. Römer 8, 5 sagt, denn die, die gemäß dem Fleisch leben, trachten nach dem, was ihn des Fleisches ist, die aber gemäß dem Geist leben, nach dem, was des Geistes ist. Wenn dein Herz und dein Denken sich immer mehr auf Gott ausrichten, dann ist das ein klares Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und da ist noch mehr. Wer den Heiligen Geist in sich trägt, bekommt eine tiefe Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Die Bibel ist nicht mehr nur ein Buch, sie wird zu täglicher Nahrung. In Jeremia 15 und 16 steht, fanden sich deine Worte, so habe ich sie gegessen, und dein Wort war mir zur Freude und Wonne meines Herzens. Die Gegenwart des Geistes weckt Hunger nach Wahrheit, Durst danach, Gott immer besser kennenzulernen. Eine weitere sichtbare Frucht des Heiligen Geistes ist der Friede mitten in Schwierigkeiten. Während viele von Angst und Sorgen um die Zukunft beherrscht werden, vertrauen diejenigen, die im Geist leben. Sie wissen, dass Gott die Kontrolle hat, dass nichts seiner Souveränität entgleitet. In Jesaja 26,3 heißt es: Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Dieser Friede ist nichts, was man vortäuschen kann. Er ist ein Geschenk des Geistes für die, die in Gott ruhen. Und eines der deutlichsten Zeichen dafür, dass jemand vom Geist erfüllt ist, ist der Wunsch, von Jesus zu erzählen. Als die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, konnten sie nicht mehr schweigen. In Apostelgeschichte 4,20 steht: Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Aber wenn in dir ein brennendes Verlangen lebt, Zeugnis zu geben, die gute Nachricht weiterzutragen, Licht dorthin zu bringen, wo Dunkelheit herrscht, dann ist das Werk des Geistes. Schau jetzt auf dein Leben. Sind diese Zeichen da? Hast du diese bedingungslose Liebe erlebt, diesen Hunger nach Heiligkeit, dieses Verlangen nach dem Wort, diesen übernatürlichen Frieden und diesen Wunsch, Christus zu bezeugen? Wenn ja, dann freue dich. Der Heilige Geist wirkt mächtig in dir. Und wenn du noch Zweifel hast, dann ist heute der Tag, um mehr von ihm zu erbitten, dich ganz hinzugeben und zu sagen: Herr, ich will mit deinem Geist erfüllt sein. Denn Gott gibt seinen Geist nicht nur in kleinen Portionen. Er will dich ganz erfüllen, jede Ecke deines Lebens verwandeln und dich zu einem lebendigen Zeugnis seiner Kraft machen. Alles, was er sucht, ist ein hingegebenes Herz. Ein Herz, das bereit ist, Ja zu sagen. Und wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du wissen, Gott hat bereits ein großes Werk in dir begonnen. Und der, der dieses gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden bis zum Tag Jesu Christi, Philipper 1,6. Das ist erst der Anfang von dem, was Gott in deinem Leben tun will. Gott segne dich und segne deine Familie.